Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge wieder jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Das erste spannende Thema ist schon ein paar Wochen alt. Und zwar geht es da um die Google I.O. und eine relativ große Ankündigung von Google, nämlich der VP8 Codec, den Google vor einigen Wochen dann gekauft hat von der Firma On2, wird nun freigegeben und soll nun mit dem Format WebM als HTML5 Videotag Standard etabliert werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, WebM, VP8, viele Fremdbegriffe, was ist denn das? Also, zunächst einmal VP8. VP8 ist ein Videocodec, ähnlich wie H.264, der von der Firma On2 entwickelt worden ist bis vor kurzem. Und Google hat sich das mal angeschaut, hat mit der Firma auch geredet und die Firma hat von sich behauptet, wir schaffen eine bessere Qualität bei gleicher Dateigröße wie H.264. Und Google hat sich davon überzeugen lassen, hat dann gesagt, okay, wie sieht es mit Patenten aus? Habt ihr da irgendwelche, können wir euch kaufen quasi? Und Google hat dann wirklich den Schritt dann gemacht vor einigen Monaten, hat On2 gekauft, hat sich die verschiedenen VP8-Codec-Designs angeschaut, hat da ein bisschen was rumgebastelt, hat klar gemacht, dass man diesen Codec veröffentlichen kann, also unter einer BSD-Lizenz veröffentlichen kann, also einer offenen, freien Open-Source-Lizenz, so dass dieser Codec von jeder Mann und jeder Frau genutzt werden kann. Hat sich sicherlich auch einige Patente gesichert, weil das ist so immer so, in den Nachrichten kommt das manchmal so hoch, was ist mit den Patenten, was ist mit den Patenten? Und Google sagt immer, wir haben einige davon. Sie haben nicht alle, das können sie nicht sagen, weil das ist unmöglich. Der Software-Patentmarkt ist einfach wie ein Virus, wie ein Geschwür, da sieht man nichts und weiß man nicht, wo er sich jetzt gerade verhält oder wie und wo er sich gerade befindet und wo was ist. Also das ist wieder ein Thema für eine andere Sendung, Softwarepatente und wie böse die eigentlich sind. Aber Google hat dann wirklich doch auf der I.O. einen wirklich interessanten Schritt gemacht und da muss man wirklich Google ein Kompliment geben. Die haben das auch geplant, nicht einfach nur gesagt, ja, jetzt wollen das alle haben, dass das offen wird, machen wir das schnell und so halbherzig, sondern die haben wirklich das Ganze geplant, haben auch sich verschiedene Hersteller hergeholt und gesagt, wollt ihr das unterstützen, werdet ihr das unterstützen mit uns zusammen. Haben denen die Spezifikation gegeben, den Codec schon mal gegeben, damit sie auch wirklich entwickeln können. So kam dann auch direkt auf der Google I.O. direkt Mozilla mit ihrem Browser und dem WebM-Support in einer Nightly Build und Opera auch mit einem Nightly Build und einer WebM-Supported Opera-Version. Dann natürlich Google selbst mit Chromium und Chrome, die auch WebM unterstützen in der aktuellen Build. Und dann gab es natürlich einige Hardwarehersteller und auch Softwarehersteller, wie zum Beispiel Adobe, die ja bekannt sind für ihren Flash Player, der ja aktuell den Videostandard im Internet darstellt. Und da kamen schon erste Gerüchte rauf und die haben sich dann auch bestätigt, dass Adobe in den Flash Player auch dieses WebM bzw. VP8 Video als Support mitliefern soll. Und das soll auch schon in der nächsten Version 10.1 mit an Bord sein, was sehr interessant ist. Außerdem hat Google dann auch direkt angekündigt, dass alle YouTube-Videos, die ab diesem Datum, also das war Mitte Mai, hochgeladen werden und die dann auch wirklich im HD-Format sind, also 720p zumindest, dass diese, ich glaube 480p auch noch, ist ja auch noch ein HD-Format, kein echtes, aber gehört auch noch zu den HD-Formaten, die werden dann automatisch auch in das neue WebM-Format konvertiert. Und das heißt mit anderen Worten, für all diejenigen, die die HTML5-Beta bei YouTube einschalten, also youtube.com/html5, dann Join anklicken, dann hat man die HTML5-Beta. Die werden auch in den Genuss von WebM kommen, sobald oder soweit es dann für dieses Video auch zur Verfügung steht und natürlich der Browser das Ganze auch unterstützt. Habt ihr also ein Firefox Nightly WebM oder Opera Nightly WebM oder Chromium Nightly, dann könnt ihr euch bereits einige dieser Videos anschauen. Mir ist aufgefallen, der neue YouTube-Player gefällt mir erstens und zweitens ist mir aufgefallen, ein bisschen was mehr an Prozessor-Power schluckt das Ganze schon, also stockt manchmal. Wenn ich das jetzt direkt mit H.264 vergleiche, was ich auch in HD mir anschauen kann, Muss ich allerdings sagen, da ist eigentlich kein Unterschied. Also jetzt, wenn man HTML5 sich anschaut und nur die Leistungswerte. Von der Optik her kann ich auch nicht sagen, das ist HD-Format, da kannst du nichts richtig wirklich unterscheiden. Das ist einfach hochauflösend und da ist wirklich, da kann man wirklich keinen Unterschied zwischen erkennen. Im Vergleich zum Flash-Player ist es manchmal noch ein bisschen was ruckelig, beziehungsweise die Ladezeiten sind etwas länger als beim Flash-Player. Das kann natürlich auch auf den Browser-Cache zurückzuführen sein und natürlich darauf, dass die ganzen Browser alle noch nicht final sind und der Codec selbst, der gerade erstmal released worden ist und Google eher darauf hingewiesen hat, helft uns bei der Mitarbeit, deshalb haben wir es jetzt Open Source gemacht, helft uns bei der Mitarbeit, um diesen Codec noch besser zu machen und haben gleichzeitig damit auch ein bisschen zugegeben, dass es immer noch schlechter ist als H.264, zumindest wenn man zum Beispiel direkt im Vergleich mit X.264 sieht. Ich habe dort auch einen interessanten Test zu gemacht und habe mir dann so erstmal angeschaut, ja, was sind so die üblichen Codierungsfrequenzen, Codierungseinstellungen für Videos und da habe ich gesagt, ja, 300 und 500 Kilobit pro Sekunde, das sind so die üblichen Verdächtigen und habe mir dann mal ein X264 und einen WebM, also VP8, angeschaut, die nebeneinander codiert und dann mal geschaut, muss ich sagen, ja. Erstens, das WebM-Video war ein bisschen was größer, VP8, obwohl es in der gleichen Videoeinstellung codiert worden ist. Und aber von der Qualität her war es eigentlich fast kein Unterschied. Also subjektiv fast kein Unterschied zu erkennen. Wenn man objektiv drauf geguckt hat und die nebeneinander laufen gelassen hat, hat man schon erkannt, das VP8-Video ist ein bisschen was schlechter. Hat so ein gefühlt, subjektiv kann man sagen, da fehlt so ein Filter. Also da fehlt irgendwie so ein Weichzeichnungsfilter, der an der einen oder anderen Stelle so ein Artefakt wegmacht. Und was mir aufgefallen ist, das hat sich auch bis auf die höheren Videokodierungen und auch höheren Auflösungen gezogen, ist bei sehr langsamen Bewegungen oder quasi Stillstand oder wenn es so langsam in ein Bild hineingezoomt wird, an so grellen Stellen wie wirklich dunkelroter Farbe, blutroter Farbe oder hellgrüner Farbe, sieht man das so ein bisschen rauschen, wenn bei VP8, also da fehlt auch irgendwie sowas wie ein Filter, würde ich sagen, bei X264 gab es da keinerlei Probleme. Das ist so jetzt mehr so das Detail, der Vergleich zwischen VP8 und X264 in so einem kleinen Test. Ich habe natürlich viel ausführlicher das Ganze auf meinem Blog released, llelectronics.devu. Da werdet ihr dann sicherlich fündig und könnt euch auch Bilder anschauen, wo das dann nochmal gezeigt wird. Alles in allem muss ich sagen, die Bildqualität ist sehr gut und es ist viel näher an X264 dran als an Xvid oder DivX oder wie die ganzen anderen MPEG-4 AVS-Codecs heißen. Deutlich besser als die RAW. Es ist dazu noch, hat noch diesen Open-Source-Bonus und auch, dass ich jetzt hier keine Software-Patente drin habe. Keine Beschränkung auf 12 Minuten kommerzielle Nutzung oder überhaupt kommerzielle Nutzung. Ich kann wunderbar damit auch kommerzielle Videos oder Videoclips schießen, ohne dass ich da mir eine Lizenz holen muss von der MPEG-LA. Das ist natürlich ein Vorteil, den ich hier sehe, gerade auch dafür, dass wir jetzt immer mehr Videofilmchen auf YouTube zum Beispiel oder MyVideo berühmt werden oder auch immer mehr populärer werden, so als Fernsehersatz, gerade bei der jüngeren Generation. Und die schießen solche Filmchen natürlich mit ihrer Handykamera zum Beispiel, die können ja jetzt auch mittlerweile auch HD aufnehmen oder auch mit natürlich ihrem Camcorder oder auch ganz normalen Digitalkameras und da muss man sagen, da hat natürlich dann WebM auch eine Chance, aber erst wenn die Hardware soweit ist. Google hat ja einige Hardwarehersteller schon dazu verpflichtet quasi oder sich ins Boot geholt, damit sie auch Decoder-Chips und Encoding-Chips entwickeln für die Hardware, sodass das Ganze natürlich dann auch schneller inkodiert und dekodierbar ist. Also das ganze VP8 ist noch nicht richtig fertig. Man kann es schon mal testen, aber es ist noch nicht Primetime-ready, sagen wir mal so. Das heißt, ich würde mal sagen, es müssen noch einige Bugs gefixt werden. Es muss noch ein bisschen optimiert werden. Aber dann kann es sicherlich mit X64 mithalten, zumindest was so das Low- oder Standardprofil angeht. Was das High-Profil angeht, da wird man sicherlich noch mehr arbeiten müssen, damit das Ganze dann auch ordentlich funktioniert. Alles in allem also eine Bereicherung für uns User. Wir haben dadurch mehr Auswahl. Wir haben dadurch eine Konkurrenzsituation zwischen der MPEG-AAA, die dann quasi ihr X264, H264 mit ihrem ganzen Patenten und dem ganzen Trollwahn irgendwie verteidigen wollen und Foot. Und wir haben auf der anderen Seite Google mit Open Source, mit vielen verschiedenen Firmen, die mitarbeiten, Adobe zum Beispiel auch. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Mischung. Und man kann jetzt sagen, ja, ist ja für den User dann verwirrender oder der hat dann jetzt hier H264 und da dann WebM und die eine Webseite will das, die andere das, dann muss ich spezielle Browser, es gibt Konflikte oder wie oder was. Kann ich euch beruhigen? Ich bin mir ziemlich sicher, das Ganze wird auf WebM dann hinauslaufen oder H264 wird sich so weit öffnen, damit es gegen WebM überhaupt konkurrenzfähig ist. Denn von der Videoqualität ist es klar immer noch besser. Aber es ist nicht so viel besser gegenüber Theora zum Beispiel, auch was Patente und so weiter angeht, dass man sagen könnte, ja, H264 ist das Einzige, was wir jetzt benutzen können, sondern VP8 ist wirklich nah dran und das ist eben das, weshalb User dann sagen könnten, ja okay, es hat zwar nicht die allerbeste Webqualität, Bilderqualität, Videoqualität, aber dafür habe ich es wenigstens frei und kann entscheiden, was und wie ich meine Videos nutze und muss mir keine Lizenzen holen, habe keine Probleme hinterher mit Rechtsanwälten oder so weiter. Also das ist wirklich eine super Sache. Ich bin mir gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist meine persönliche Meinung, HTML5-Video wird dann, sicherlich H264 wird es immer noch geben, aber wird dann so Schritt für Schritt auf WebM umgestellt. Da hat Google schon einen richtigen Schritt, einen klugen Schritt gemacht. Nicht zu schnell released, sondern das Ganze vernünftig und genial gemacht, muss man eigentlich sagen. Die haben nicht das Ganze einfach rausgeworfen, sondern haben sich Hardware-Partner geholt, haben direkt schon Software-Versionen programmiert, um das Ganze auch zeigen zu können und nicht nur so gerüchteweise zu erklären, ja, wir geben es jetzt frei und es ist besser oder ist zumindest gleich gut, sondern man kann sich so einen eigenen Eindruck verschaffen. Und ich bin mal gespannt auf die ersten Geräte, die dann auch das Ganze dekodieren können, wie schnell das Ganze funktioniert und insgesamt ein würdiger Nachfolger für Theora und hoffen wir, dass das Web frei wird. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Das zweite Thema für die heutige Sendung ist die WWDC 2010 oder die WWDC 2010, also die Apple Worldwide Developers Konferenz, die ja vor einigen Tagen stattgefunden hat. Und Apple hat dort was Neues, ein neues Spielzeug quasi released, und zwar das iPhone 4. Und ja, einige haben es ja vielleicht schon gesehen, das iPhone 4. Es gab ja vor ein paar Monaten diesen, ja, recht, ich fand es recht lustig, andere dann wieder beängstigend. Ich glaube, es kam so eher aus der Apple-Ecke, dass man quasi ein paar Monate vorher schon einen Prototypen in der Hand hatte, komplett fotografiert, auch komplett, glaube ich, ausgezogen, das heißt, die Hardware auch fotografiert hat und dann später an Apple zurückgeschickt hat. Apple hat sich nun revanchiert auf der WWDC und hat Gizmodo einfach ausgeladen, beziehungsweise gar nicht erst eingeladen, das heißt, die durften gar nicht kommen. Na gut, der Streit wird sich wahrscheinlich noch weiterziehen, vor Gericht sicherlich dann auch, weil es gab ja auch eine Geschichte mit der Polizei und irgendwie das Eintreten einer Tür und Beschaffen von Beweismaterial illegalerweise oder nicht illegal, Terrorismusverdacht und so weiter und so fort. Also USA ist immer da lustig, was solche Sachen angeht. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber das Interessante war ja, dass wirklich dann Apple auch diesen Prototypen auch veröffentlicht hat, quasi jetzt auf der Worldwide Developers Konferenz und der wirklich auch fast genauso aussah. Das Interessante war jetzt nur, dass man einige Informationen mehr dazu gewonnen hat. Zum Beispiel hat Steve Jobs dann erklärt, dass diese komischen Seitenmetallverzierungen, die, also der Rahmen quasi des Handys, des plattgedrückten Handys, muss man einfach sagen, weil das wurde plattgedrückt und wurde an den Ecken nicht mehr abgerundet, sondern ist ja fast viereckig, also nicht mehr so rund, diese Eierschale Hinterschale quasi, sondern das Ganze ist wirklich jetzt platter gedrückt und Vorderseite und Hinterseite würde man, wenn man Augen zu hat, wahrscheinlich nicht unterscheiden können, außer natürlich an dem Button. Also von der Form hinten und vorne gleich, auch vom Material. Das wird beides so eine plastikähnliche Masse verwendet. ich habe jetzt den Namen vergessen, aber sie benutzen so eine extra spezielle Glasbeschichtung, nennen sie das Ganze. Ist in Wirklichkeit so ein modifiziertes Plastik, würde ich mal sagen. Sehr stabil, kostet weniger und soll auch freundlicher sein zur Umwelt, also besser recycelt werden können. Und das Ganze ist interessant, weil diese Seitenhalterung, diese Metallseitenhalterung haben ja einige Löcher. Da haben sich ja einige schon, als diese Bilder auf Gizmodo rauskamen, gefragt, was sind denn das für Löcher? Warum sind da Löcher drin? Das ist ja nicht Apple-like. In Wirklichkeit hat sich jetzt rausgestellt, es handelt sich dabei um Antennensysteme. Das heißt, die Löcher müssen irgendwie drin sein, um die zwei Antennensysteme, ich glaube es war Bluetooth und WLAN und 3G, auseinanderzuhalten so ein bisschen. Und ja, das Interessante dabei ist, dass wirklich Apple dieses Design übernommen hat, obwohl es da einiges an Kritik gab. Aber Apple ist ja so ein bisschen was kaltschnäuzig, was Kritik angeht und macht ihr Ding weiter. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also mich würde es nicht stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn das nicht irgendwie jetzt kratzt am Finger oder sowas, wenn man es in der Hand hält, dann würde es mich eigentlich nicht stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Neu hinzugekommen ist auch hinten eine viel bessere Kamera. Da hat Steve Jobs auch erklärt, die benutzen eine neue Technologie, damit die Bilder dann noch hochauflösender wirken und noch besser sind, damit da mehr Licht auf den Chip fällt. Also im Grunde genommen wird einfach nur ein größerer Chip verwendet und 5 Megapixel drauf gepresst. Das heißt, anstatt 3 kriegt man jetzt 5 Megapixel auf einem etwas größeren Chip. Und man hat jetzt auch noch LED-Backlight. Das heißt, man hat dann auch die Möglichkeit, Fotos mit Blitz zu machen oder auch Videos mit so einem LED an. Also eine kleine Hilfe für Licht. Und es gibt noch eine zweite Kamera jetzt auf der Vorderseite, denn Apple hat es groß released, auch als Software mit in das iPhone OS 4, was sie dann auch direkt umbenannt haben in iOS 4, ist mit hineingeflossen, so eine iChat-ähnliche Applikation, die euch erlaubt, Videotelefonie zu machen. Es funktioniert also genau wie normale Telefonie. Was ich aber bisher verstanden habe, funktioniert es nur von einem iPhone 4 System zu einem iPhone 4 System, also mit iOS 4 mindestens drauf und natürlich mit dieser doppelten Kamera. Und das hat halt nur das iPhone 4. Deshalb wird es nur von iPhone 4 zu iPhone 4 unterstützt. Halte ich eigentlich für blöd irgendwie, weil es gibt genug andere Telefone. Selbst mein altes Sony Ericsson C702 hat ein Videotelefonie-Support, hat auch zwei Kameras, womit das Ganze dann funktionieren könnte, theoretisch. Aber anscheinend will Apple hier nicht und wollen dann ihren eigenen Standard durchdrücken, wollen jetzt dieses ganze System, dieses Framework, was sie da gemacht haben für dieses Videotelefonie, als Standard durchdrücken. Ob da Android und Google mitspielen wird, werden wir mal schauen. Aber Apple hat zumindest den Vorteil, dass das vor Google so eine Technologie schon mal angekündigt hat für Smartphones und auch released hat. Und ja, da müssen wir mal schauen, was Google dann mit Android macht. Das ist also das eine Highlight von diesem ganzen iPhone 4. Ein weiteres Highlight, so ein bisschen würde ich sagen, ist das natürlich das iOS 4, also das ehemals iPhone OS 4 mit Multitasking-Support endlich, mit einer Ordnerstruktur, sodass man seine Applikationen schön in Ordner packen kann und anordnen kann. Eine super Sache. Und dann gibt es natürlich auch noch neue Software. Dort kam hinzu, auch exklusiv mit iPhone OS 4 Unterstützung oder iOS 4 Unterstützung, iMovie for iPhone, so nennt sich das Ganze. Jetzt denkt ihr euch, verdammt, eine ganze Videobearbeitung für das iPhone, das kann doch nicht sein. Doch, Apple hat nämlich ihren A4 Chip, also diese komische ARM-Anpassung, die Apple benutzt hat, auch schon fürs iPad, in ihr neues iPhone 4 eingebaut. Läuft mit 1 GHz, also recht flott und unterstützt dann natürlich dann auch einfache Videoschnitt und Videobearbeitung. Das heißt, Video war ja auch schon, glaube ich, vorher angekündigt und konnte man auch schon sehen, dass man jetzt nicht nur Videos aufzeichnen kann, sondern auch schneiden kann, also trimmen kann zumindest. Aber mit iMovie for iPhone geht man noch einen Schritt weiter. Man hat wie gewohnt bei iMovie ein paar Themes mitgeliefert, damit man Videos direkt in so ein Theme packen kann. Übergänge gibt es und auch nette Effekte. Und dort kann man ja schon recht professionelle kleine Videoclips machen. Zumindest für YouTube-Verhältnisse oder sowas wäre das schon relativ ordentlich. Und das alles direkt auf dem Handy schneiden und direkt hochladen ist eigentlich eine super Sache. Man kann das dann auch, und das ist sehr interessant, weil die neue Kamera auch HD-Videos aufnehmen kann, in zumindest 720p mit 30 Bildern pro Sekunde, kann man natürlich auch die Videos als HD 720p Videos exportieren und auf YouTube direkt hochladen, was eine super Sache ist, wie ich finde. Und das ist zum Beispiel eines der Vorteile und der Dinge, die ich ja auch im letzten Thema erklärt habe, wo ich gesagt habe, ja, diese Geräte verschmelzen immer mehr mit diesen Videoportalen und das wird immer mehr Hand in Hand eingehen. Und da haben wir wieder so ein Gerät wie das iPhone 4, was das dann auch unterstützt. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, nicht nur in HD zu speichern, sondern auch 480p und auch noch, glaube ich, 360p lässt sich auch noch das Video abspeichern für den etwas schmaleren Bandbreitenbedarf. Und also insgesamt kam mir die Applikation sehr stabil vor, ist allerdings noch nicht veröffentlicht worden. Das heißt, man muss da noch ein paar Tage warten und schauen, ob Apple wirklich sagt, ja, wir wollen es veröffentlichen oder nicht. Ist es stabil genug oder nicht? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das dann veröffentlichen werden. Und dann werden wir das mal auch sicherlich auch testen können und dann so einen kleinen Bericht geben. Ich fand, es lief relativ flüssig, muss ich auch wirklich sagen. Diese Videobearbeitung war natürlich nicht großartig und spektakulär. Man konnte eine Audiospur hinzufügen. Ob man jetzt mehrere Audiospuren hinzufügen kann, ist mir nicht bekannt. Das weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal schauen, wenn man das Gerät selber oder die Software selber in der Hand hält. Das war so ja quasi die Quintessenz dieser ganzen Worldwide Developers Konferenz. Das waren so die Top-Features neben dem iPhone 4. Ansonsten gab es wenig Neues. Natürlich das iPhone 4 OS oder iOS 4 hat Apple natürlich schon einmal vorgestellt und die ganzen Features dort vorgestellt. Und das wird jetzt auch veröffentlicht. Das Interessante, es wird für alle iPhone-Modelle veröffentlicht. Allerdings bei einigen iPhone-Modellen wird ja, aufgrund der Speed, also beim 3G zum Beispiel, wird es wegen der Speed mit Multitasking nichts. Das heißt, die Leute müssen immer noch darauf verzichten. iPhone Touch User müssen, glaube ich, auch noch verzichten. Bis auf die letzte Generation kann eigentlich auch gar kein Gerät Multitasking. Und die erste Generation ist sowieso ausgeschlossen. Also meine Generation, mein iPod Touch der ersten Generation, wird kein iOS 4 mehr beinhalten. Also schade, das ist sehr schade. Weil das hat natürlich dann auch ein Problem, weil die ganzen Apps, die ja jetzt neu hinzukommen, werden dann wahrscheinlich iOS 4 voraussetzen. Und dann habe ich mit meinem iPod Touch einfach nur meine alten Apps drauf und neue Apps kommen nicht mehr drauf, kann ich nicht mehr nutzen. Finde ich ein bisschen schade. Man hätte zumindest einen Kompatibilitätsmodus einbauen können irgendwie oder zumindest ein iOS 3 oder iPhone OS 3 Punkt irgendwas veröffentlichen, damit auch iPhone OS 4 Apps auf meinem alten Gerät laufen. Ansonsten bin ich ein bisschen was enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache noch, die Apple auch noch verändert hat, die haben die Auflösung des iPhone OS 4 oder des iPhone 4 stark erhöht, muss man ganz deutlich sagen. Und kommt da zwar nicht an iPad-Qualitäten ran, das ist klar, aber es ist fast doppelt so hoch, wie das von der vorherigen Version der Fall war. Und man arbeitet mit einigen Tricks natürlich auch, um Font-Rendering zu verbessern. Das hat man auch gezeigt auf der Worldwide Developers Konferenz. Da hat man wirklich so gezeigt, wie das jetzt beim alten iPhone gerendert wird, so ein Buchstabe und jetzt wie beim neuen iPhone. Und hat auch so einen Bildvergleich gezeigt. Und man muss wirklich sagen, boah, ja, das ist ordentlich. Alter Schwede, das ist wirklich ordentlich für so ein kleines Gerät, so eine Auflösung und wirklich so klar erkennbar. Das ist wirklich genial, muss man ganz ehrlich sagen. Und zusammen mit dem ganzen anderen Komplettpaket, was Apple mitliefert, mit dieser iTunes-Anbindung, ist man wirklich geneigt zu sagen, boah, das ist wirklich eines der besten Smartphones, das Apple jetzt auf den Markt wirft. Es kommen natürlich auch wieder Android-Leute und sagen, wir haben besser, wir haben frei, wir haben offen. Ja klar, das ist natürlich wieder die andere Seite der Medaille. Für mich als Entwickler sage ich, ja, Apple hat wieder was weiterentwickelt, hat aufgeholt, hat jetzt Schritt gehalten, hat eine HD-Kamera 5 Megapixel eingebaut, also auf dem aktuellsten Stand, vergleichbar mit Sony Ericsson, die das ja auch schon veröffentlicht haben vor ein paar Monaten, glaube ich, eine Smartphone mit HD-Aufnahmemöglichkeit. Da hat Apple relativ schnell und zügig reagiert und Aber von der Bedienung, muss man sagen, hat Apple mit diesem, vor allen Dingen mit iMovie, vor allen Dingen, wenn das vernünftig funktioniert, sicherlich was Geniales geschaffen für die Leute, die wirklich mal Kurzfilme aufnehmen möchten und die schnell auf YouTube hochladen möchten. Weil da bietet Android noch nicht so viel. Und auch andere Alternativen bieten da eigentlich relativ wenig. Und da hat wirklich Apple einen Schritt in der Tür. Und also zum Massenmarkt, damit können sie wirklich wieder aufholen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das schlägt so auch so ein bisschen Android 2.2, muss man ganz ehrlich sagen, das iOS 4 von der Eleganz her. Von der Effektivität müssen wir erstmal mal schauen, wie das mit den neuen Applikationen aussieht. Von der Eleganz her, ganz klar, weil die höhere Auflösung des iPhone 4 natürlich dann auch Möglichkeiten erlaubt oder erlauben, natürlich dann auch die Grafiken aufzublasen und viel feinere Grafiken in ihr System einzubauen. Und Android muss nur ein bisschen aufpassen, ein paar ältere Geräte auch unterstützen, die dann viel geringere Auflösungen haben. Und deshalb in Sachen Schönheit Apple ein Punkt. Ansonsten natürlich aus meiner Sicht, so aus Entwicklersicht würde ich sagen, ja, eigentlich langweilig. Man kann nur in C-Sharp entwickeln, nur auf einem Apple. Was soll das? Das gefällt mir alles nicht. Apple hat zwar versucht, das zu begründen, auch das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe, dass auf einer WWDC Steve Jobs versucht hat, die größten Kritiker irgendwie umzustimmen oder die größten Kritiken aus dem Weg zu räumen, aus der Welt zu schaffen. Das ist wirklich interessant, dass zeigt ja auch so ein bisschen, dass Apple auf die Kritik hört, die wahrnimmt und auch wahrnimmt, dass das eine große Kritik ist, sonst würden sie nicht darauf reagieren. Und das ist wirklich interessant, da bin ich auch mal gespannt drauf, ob Apple vielleicht wieder was ändern wird, weil man hat ja auch quasi eine Begründung gegeben, warum man keine privaten APIs erlaubt, also keine anderen Programmiersprachen jetzt fürs iPhone entwickeln können. Primär haben natürlich alle gedacht, Adobe will das veröffentlichen, deshalb Apple, Adobe sind im Clinch, deshalb hat Apple schnell Adobe ausgesperrt. So ist das Ganze aber nicht, sondern Apple hat es begründet damit, dass sie nicht mehr dafür garantieren können, wenn sie jetzt das System ändern, dass dann auch auf dem neuen System die alte API läuft. Und ja, das ist verständlich. Vielleicht bastelt Apple ja an einem Standard-Kompatibilitätslayer, sodass auch diese privaten APIs dann laufen könnten. Würde ich mir wünschen. Dann haben wir wenigstens eine Programmiervielfalt wieder geschaffen, weil dann auch die Entwickler die Möglichkeit haben, in einer anderen Programmiersprache auf einem anderen Betriebssystem für das iPhone oder das iPad zu entwickeln. Und da bin ich mal gespannt, was Apple dann darauf sagen wird. Aber momentan sieht es halt so aus, Gefängnis, Luxusgefängnis, muss man klar sagen, fürs iPad und das iPhone. Aber es ist eben ein Gefängnis. Und wenn man sich an die Gefängnistür oder ans Gitter herangetastet hat, wird man merken, verdammt, hier geht's nicht weiter. Also die Apple-Welt ist schön, bunt, glitzernd, mit Sahne obendrauf, aber man tritt auch relativ schnell auf die Füße von anderen Leuten und man tritt auch relativ schnell oder man greift relativ schnell, dass man hier hinter Gittern sitzt. Das also dazu. Das war ein schönes Event, muss ich wirklich Apple wieder loben. Es gab zwar einen Patzer, das Netzwerk ist ausgefallen kurz und Steve Jobs hatte ein Problem mit der Präsentation, aber konnte das dann auch später verschieben. Und ansonsten, ja, gewohnte Apple-Manier, schöner Auftritt. Also ich muss wirklich sagen, von der Rede her selber, vom Präsentationsstil ist das wirklich 1A. Hat natürlich teilweise auch jetzt schon so Ausmaße von der Sekte, Religionssekte oder so. Wenn man da Steve Jobs auf der Bühne sieht und Leute ihm dann zujubeln und rufen, sie wollen ein Kind von ihm oder sowas. So Popstar-Allüren und so weiter und so fort. Also so ein bisschen strange ist das Ganze für mich als Entwickler doch schon noch. Aber es sind meistens ja auch Blogger, die dort sitzen, Leute, die dann wirklich auch begeistert sind, eher User, die da sitzen. Und für aus deren Sicht müssen wir das iPhone 4 natürlich auch nochmal betrachten. Da muss man ganz klar sagen, das sieht sexy aus. Und das funktioniert mit Apple-Infrastruktur, wenn man schon so eine Apple-Infrastruktur zu Hause hat, auch wenn sie zensiert ist teilweise, wird man wahrscheinlich dann so ein iPhone 4 sich kaufen, eher anlegen als ein Android, was dann jetzt nicht mit der Apple-Infrastruktur so gut zusammenarbeitet und was dann für die Technik so unversierten Leute, die dann nur so ein bisschen Newsblogging machen wollen, immer erreichbar sein wollen, Social Networking machen wollen, für die ist dann sicherlich das iPhone 4 einfach attraktiver. Auch wenn der Preis so hoch ist, dass ich sagen würde, da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich da nicht das 100 oder 200 Dollar oder Euro billigere Android-Phone, was das gleiche im Grunde genommen kann, mir hole. Aber das muss natürlich der User für sich selber entscheiden. Und insgesamt iPhone 4 sexy, aber immer noch die alten Kritikpunkte, da hat Apple nichts getan. Müssen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich fand die Worldwide Developers Conference eine gelungene Veranstaltung. Die Keynote war wie immer gut. Und ja, das war es eigentlich zu dieser Worldwide Developers Conference. Gibt es sonst noch irgendwas Neues, was wir jetzt hier kurz berichten müssten? Eine kleine interne News kann ich geben. Für alle diejenigen, die vielleicht mal auf 7OS.com nachgeschaut haben, vielleicht auch im Forum nachgeguckt haben. Es gibt ja ein kleines Projekt, was ich ja als Studienprojekt, als AI-Projekt mit zwei anderen Kollegen durchführe. Und wir haben jetzt schon so weit, dass wir die 7OS Neptune 1.9 basierend auf KDE 4 als Beta 1 zumindest schon mal intern released haben. Wir werden das dann sicherlich auch noch ein bisschen was größer releasen. Das heißt, zunächst einmal natürlich in unserem Studium, in unserem Studienumfeld so ein bisschen und dann vielleicht auch als öffentliche Beta mal releasen, damit Leute das auch testen können und ihr Feedback dazu geben können. Ich bin da schon mal sehr gespannt drauf, weil das ist auch das erste Mal, dass ich eine Distribution baue auf KDE 4 Basis. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das Ganze dann vernünftig gemacht haben, ob das nicht nur vom Artwork gut aussieht, sondern auch von der Bedienung her auch alles richtig funktioniert. Und da bin ich echt drauf gespannt. Wir haben wieder Neptune-typisch die ganzen Multimedia oder 7OS-typisch die ganzen Multimedia-Tools mit eingebaut. Encode zum Beispiel mit WebM-Support, also dem allerneuesten Google-Codec oder Google-Format. Wir haben eingebaut natürlich auch einen Videoschnittsoftware KDE N Live, leistungsfähiger als Windows Movie Maker oder iMovie und also so zwischen Adobe Premiere und diesem iMovie quasi könnte man das Ganze anordnen, ist dann wirklich doch schon professionell, Bluescreening kann damit gemacht werden und eine ganze Menge mehr. Ich schneide selber damit auch einige TechView Podcast Folgen neben OpenShot, was wir ja vorher drin hatten, das ist so quasi auf einer Linie quasi, die haben die gleichen Features quasi und können die gleichen Sachen im Grunde genommen. Das eine ist für GNOME, das andere für KDE. Und dann haben wir natürlich den Audio-Editor Audacity wieder mit dabei, sehr guter Audio-Editor, der für diesen Podcast zum Beispiel auch genutzt wird, fürs Schneiden dieses Podcastes und kann ich nur empfehlen, funktioniert wirklich super. GIMP ist auch wieder mit dabei als Bilderbearbeitungssoftware. Das heißt, wir sind multimedia-mäßig wieder sehr gut ausgestattet. Haben natürlich für die Verwaltung von Audio-Dateien und Podcasts haben wir Amarok mit an Bord, die neueste Version 2.3.1. Und wir haben mit GrandView auch einen wunderbaren Bildbetrachter und eine gute Bildverwaltung. Und natürlich ein Installationsprogramm. Das Ganze ist abgestimmt oder darauf vorbereitet, auf USB-Stick zu laufen, weil das sind ja so das Medium der Neuzeit. Und das Ganze soll dann dort als Live-Stick laufen, mit der Option, auch persistent Daten speichern zu können. Das heißt, es wird ein kleines persistentes Image angelegt oder ihr könnt es euch selber anlegen und könnt dann auch auf eurem USB-Stick live Daten drauf speichern. Der Vorteil davon ist natürlich, dass ihr dann die Möglichkeit habt, einen USB-Stick mit euren ganzen Daten, mit euren Betriebssystem mit euren Lieblingsanwendungen immer mit dabei. Wenn ihr mit einem Kollegen kurz am Computer geht und er hat irgendwie ein Problem oder so, steckt euren USB-Stick rein, schwupps, bootet euer Computer hoch, quasi euer System hoch und ihr könnt dann dem seinen Rechner reparieren. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dann irgendwo anders im Internetcafé, wenn die dort USB-Sticks erlauben und dann euren PC hochzubooten mit fertig eingerichtetem E-Mail-Konto, mit euren Bookmarks, Browser-Bookmarks. Also das ist eine sehr, sehr gute und nette Sache, wie ich finde, so ein USB-Live-System. Und das ist das, wo Neptune dann primär darauf abzielt, vernünftig auf einem USB-Stick zu laufen. Natürlich gibt es immer noch die Option, das Ganze auf Festplatte zu installieren und für diejenigen, die das dann auch auf Festplatte nutzen wollen. Das Ganze fußt jetzt auf Debian Squeeze, also Debian 6.0 ist noch die Testing-Debian-Version, wird ja irgendwann mal jetzt final. hoffen wir. Und dann können wir das Ganze dann auch darauf aufbauend, auf dieser Final aufbauend releasen. Es gibt Softwarepakete, die wir aktualisiert haben und neu hinzugepackt haben. Es gibt auch für wissenschaftliche Zwecke, sagen wir mal so, Aircrack NG ist dabei, Wireshark, für diejenigen, die ihr Netzwerk mal ein bisschen ausprobieren wollen, natürlich auch für Studienzwecke, um verschiedene WLAN-Pakete zu sniffen. Also das ist eine sehr, sehr gute Ausstattung. Für Entwicklung gibt es Eclipse als Entwicklungswerkzeug. Ich glaube, das ist eine super Entwicklungsumgebung, wenn es darum geht, Java zu entwickeln. Und wird ja auch in Studienzwecken zumeist auch angewendet, neben NetBeans, was sicherlich auch nachinstalliert werden kann. Es gibt dann auch einen schönen Installer, der so die wichtigsten Tools für diejenigen, die jetzt so ein bisschen was interessiert sind, mit nachinstallieren kann. Dazu gehören natürlich einige Spiele auch, aber auch Multimedia-Tools wie der Media Player Bangarang, der mit einem Klick ganz einfach nachinstalliert werden kann. Es gibt KDE 4, habe ich ja schon erzählt. Es wurde optimiert, das KDE 4, sodass zum Beispiel Strigi ausgeschaltet worden ist, weil das auf dem USB-Stick wenig Sinn macht und eher zu einem langsamen System führt. Nepomuk ist standardmäßig auch noch ausgeschaltet, kann man aber mit ein, zwei Klicks auch wieder einschalten, wer das dann braucht, die Social Networking-Suche. Das funktioniert relativ gut. Als E-Mail-Programm haben wir nicht Kmail verwendet, weil das auf Akunadi fußt momentan. Und Akunadi ist meiner Meinung nach selbst in KDE 4.4.4 nicht ready für den Standard-Desktop. Es startet zu langsam, hat zu viele Fehler und ist allgemein einfach noch nicht benutzbar. Das muss man ganz klar sagen. Und aus dem Grund wird Thunderbird bzw. iStuff in der Debian-Version genannt mitgeliefert. Als Standardbrowser wird der Chromium Webbrowser mitgeliefert. Wir haben uns da auch so ein bisschen was überlegt. Der Chromium Webbrowser ist derjenige, der jetzt die meisten HTML5-Standards unterstützt, am besten und am schnellsten läuft momentan. Und im Vergleich zum Reconc zum Beispiel, was ja auch so eine Alternative wäre, ist er viel stabiler, muss man ganz ehrlich sagen. Und Reconc unterstützt, glaube ich, HTML5 fast gar nicht. Und gleiches gilt auch für Aurora, ist ein sehr guter, sehr flotter Browser, unterstützt aber keine Extensions, hat zwar Adblock mit an Bord, Reconc hat mittlerweile auch Adblock an Bord, aber Extensions werden nicht unterstützt und das ist so einer der Hauptgründe. Der andere Hauptgrund ist halt einfach HTML5, wir wollen HTML5 ready shippen das Ganze. Und dafür brauchen wir dann halt den Chromium. Wir hätten auch Firefox wählen können, aber die Firefox-Anbindung an KDE ist immer so ein bisschen fummelig und HTML5-Anbindung ist immer noch, zumindest bei der stabilen Version, noch nicht wirklich gegeben. Deshalb benutzen wir eine stabile Beta-Version des Chromium und der funktioniert auch relativ gut. Das so die Grundausstattung der Software. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr andere Dinge und Kleinigkeiten, die man da noch erklären könnte und zeigen könnte, aber auf jeden Fall die Beta 1 wird sicherlich dann bald auch released werden. Ich werde einige Screenshots noch reinstellen ins Forum für diejenigen, die sich da interessieren, wie sich das Ganze dann optisch jetzt präsentiert. Und dann werden wir mal hoffen und schauen, dass das Ganze dann ordentlich abläuft und dann vernünftig released werden kann. Das also zur kleinen internen News. Ich glaube, extern gibt es nicht viel Neues, was ich jetzt berichten könnte. Das waren so die größten News, die mir so eingefallen sind. Jetzt ist ja langsam auch Sommer und Sommerpause. Das heißt, die News flachen so ein bisschen ab. Deshalb wird es wahrscheinlich mehr News, so interne News geben, von der Entwicklung von Neptune 1.9 zum Beispiel oder anderen kleinen Projekten, die ich hier mache. Und ich kann aber auch schon mal darauf hinweisen, es wird eine neue Show geben, neue TechView Podcast Show geben. Und zwar dank eurer Spenden wird diese TechView oder dank, ja, zumindest die Hälfte der Spenden wird diese TechView Podcast, also kräftig noch weiter spenden, damit ich das Maß voll kriege, wird diese TechView Podcast Show vollkommen in HD aufgenommen auch werden. Denn wir werden eine HD-Kamera bekommen und dann kann ich das Ganze auch vollkommen in HD aufnehmen und dann auch wunderbar und schön schneiden. Und es wird in dieser ersten Sendung sicherlich noch normales VGA, also VGA-Auflösung wird es dann auch noch geben, um euch die Kamera natürlich selber zu zeigen. Wird also eine spannende TechView-Podcast-Show, diesmal dann auch wieder mit Hardware. die ich euch zeigen kann und ein paar anderen netten, lustigen Sachen. Es wird auch wieder was zu Heiko OS geben, was ja in der Alpha 2 vor kurzem erschienen ist. Und da habe ich auch ein bisschen was rumgebastelt und werde euch mal ein paar schöne Sachen zeigen. Und ja, seid einfach drauf gespannt auf die nächste TechView Podcast Show. Die wird dann, ja, in ein paar Wochen, muss man mal schauen, wird die dann mal rauskommen und sicherlich auch einige interessante Dinge bereitstellen. Die Sommer oder den Sommer entlang oder diese Sommerbrücke werden wir schlagen mit TechView Podcast Folgen und Shows. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben, es wird kein Sommerloch geben bei uns, sondern wir werden die Show weiterführen und jede einzelne Folge wird sicherlich spannender und interessanter. Ich habe da noch einige Themen, die ich ausgraben kann und die dann relativ interessant sind. So, das war es genug, glaube ich, zur Werbung und zur Vorschau. Und das war es dann eigentlich auch schon für diese TechView Podcast Show oder TechView Podcast Folge ist es ja eigentlich. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.